Kapitel 10. Neuigkeiten? Um 2:30 komme ich von der Arbeit. Ich schaue in den Briefkasten. Nichts. Auch heute nichts. Ich gehe langsam nach oben. Ich habe Zeit, viel Zeit. Nicht viel zu tun heute. Ich muss nur Marion und Schmitz anrufen und es ihnen sagen. Kein Telegramm. Ich weiß schon, was sie mir dann erzählen. Macht nichts. Wir schicken den Film zu anderen Wettbewerben. Es gibt Hunderte davon. Natürlich haben Sie recht. Aber das Cologne Filmfest ist wichtiger als die meisten anderen. Regisseure und Produzenten kommen nach Köln. Naja, was soll's. Ich öffne die Wohnungstür. Oma sitzt nicht in der Küche. Sie hat eine Erkältung und muss im Bett liegen. Vielleicht schläft sie. Ich versuche, leise zu sein. Auf dem Küchentisch liegt ein Briefumschlag. Mein Name steht drauf. Ein Telegramm. Ich nehme den Umschlag und öffne ihn. Es ist »Ja, ja, ja«, rufe ich laut und laufe durch die Wohnung. Oma kommt aus dem Schlafzimmer. Ich umarme sie. Was ist denn los, Junge? Oma, Oma, wir sind im Finale! 5 Minuten später bin ich auf dem Weg zu Marion. Um diese Zeit arbeitet sie im Geschäft. Zum Glück ist sie allein. Ich laufe zu ihr und umarme sie. Sie macht sich los. Aber Luca, sagt sie. Im Geschäft, wenn die Chefin kommt. Sie sieht mich an. Was ist denn los? Bist du verrückt geworden? Ja, wir sind im Finale, rufe ich und springe durchs Geschäft. Im Finale? Im Finale! Sie ruft es noch lauter als ich. Was ist denn hier los? Die Chefin ist ins Geschäft gekommen. Marion, sind Sie übergeschnappt? In meinem Geschäft? Und was macht der junge Mann hier? Groß, mager, elegant und unsympathisch steht sie vor uns. Nun? Sie ist ganz rot. Bekommt sie keine Luft mehr? Vielleicht erklären wir ihr besser die Situation. Unser Film. Wir sind unter den 10 Besten, sagt ihr Marion. Aber es hilft nichts. Die Frau ist immer noch ganz rot und böse. Unser Film. Wir sind unter den 10 Besten. Erklärt ihr Marion. Sie versteht nicht. Ihr Film? Was soll das alles heißen? Das soll heißen, dass ich gehe. Auf Wiedersehen. Marion nimmt ihre Jacke. Die Arbeit hier ist langweilig, verstehen Sie? Todlangweilig. Und wir werden jetzt reich und berühmt. Arm in Arm gehen wir aus dem Laden. Wir fahren zu Schmitz. Er sitzt in seinem Haus am Schreibtisch und bereitet die Sendung für den nächsten Tag vor. Marion, schön, dass du dich mal wieder sehen lässt. Die neue Kollegin ist eine Katastrophe. Der Huppertz hat mir da eine dumme Gans an den Tisch gesetzt. Dann erst sieht er uns an. Warum seid ihr? Was habt ihr? Ich meine, wir sind doch wohl nicht... Doch, sind wir. Unter den 10 Publikumsfilmen. Samstag geht's ins Kino. Sonntagmorgen Pressekonferenz. Schmitz lacht und klatscht in die Hände. Ich kann es gar nicht glauben, sagt er immer wieder. Dann ruft er Tom an, Tom Pütz, unseren Partner.